10 Hinweise, jemand ist tot, hopp, los geht's. Jemand ist tot, hopplet. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer 10 Hinweise auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Und hier kommt auch schon Hinweis Nummer 1. Meine Mutter verstarb mit 23 Jahren an Tuberkulose. Ich war da gerade erst 3 Jahre alt. Mein Vater hatte die Familie schon vorher verlassen. Daher wuchs ich als Waise auf. Er starb an Tuberkulose. Ich war jetzt bei Tupper, weil du das so betont hast. Das ist derjenige, der die Tupperdose erfand. Nein. Kurz überlegt. Herr Tapper. Nein. Aber hier auch nochmal als Hinweis, der Vater hat die Familie verlassen. Also nicht im Sinne von verstorben, sondern arrivederci. Ja, okay, sie starb an Tuberkulose. Genau. Also er ist als Waise. Mhm. Oder sie. Oder er. Wer weiß. Also er. Wer weiß ja schon genau. Hinweis Nummer 2. Ich wurde von einer Familie als Mündel aufgenommen, aber nicht adoptiert. Ihren Familiennamen übernahm ich als Zweitnamen. Alan Parsons Project? Das war so ganz Kinderprojekt. Hans Christian Andersen. Nein. Nein. Außerdem hatten wir den ja, schon mal. Ja, ich weiß. Sehr schön. Hinweis 3. Durch die Wirtschaftskrise verarmte meine zuvor wohlhabende Familie, wurde aber wenige Zeit später durch ein Erbe enorm reich. Die Wirtschaftskrise. Die Wirtschaftskrise ist es nicht. Ach so, ja. Okay. Hätte ja auch sein können. Vorname die, Nachname Wirtschaftskrise. Mhm. Da fehlt der Mittelname. Ja, den hat er von der Gehörung übernommen. Schwere. Ich habe versucht, irgendwie zu schließen, in welchem Land wir überhaupt sind, aber. Ich habe eine Arbeitskollegin, die heißt sehr mit Nachnamen. Hat schon sehr viele blöde Witze über ihren Nachnamen erfahren müssen, weil gerade mit so Doppelnamenkombinationen kannst du natürlich allerlei Schabernack treiben. Eine Theaterfreundin von mir, die Gürkchen, heißt mit Nachnamen Meine, was ich einen sehr schönen Nachnamen finde. Meine? Mhm, weil man es auch, wenn man es gerade, wenn man es umdreht, zu sagen, also so ein Nachname, Vorname. Meine Gürkchen. Ja, finde ich irgendwie nett. Das ist echt süß. Hinweis 4. Thomas Ellis, ein Schulfreund, über mich. Kein Junge hatte größeren Einfluss auf mich als er. Er war in der Tat der Anführer unter den Jungen. Meine Bewunderung für ihn kannte kaum Grenzen. Er lehrte mich Schießen, Schwimmen und Schlittschuhlaufen. Er rettete mich sogar einmal vor dem Ertrinken. Allerdings hatte er mich kopfüber hineingestoßen. Das ist ja sehr nett. Das sind die typischen Fakten, die man eigentlich in so Biografien dann weglässt. Ja. Also, englischsprachig und ein Er. Das sind schon mal deutlichere Indizien auf die zu lösende Person. Bei Er war ich doch schon. Ja, aber du hast geraten. Jetzt ja, ist er eine Gewissheit. Johnny Weißmüller. Nein, das ist ein Deutscher. Was ja, ich weiß. Ja, und vor allem, was ist mit dem zweiten Namen? Ich war jetzt bei Schwimmen und da war ich irgendwie vielleicht bei Tatsachen. Weißmüller? Ja, wer weiß. Mein Name ist Weißmüller. Nicht schlecht, wer aber leider nein. Wer weiß das schon? Hinweis 5. Mit 14 verliebte ich mich in eine 30-jährige Mutter eines Schulfreundes. Diese verstarb jedoch ein Jahr später an geistiger Umnachtung. Was? Wenn er an geistiger Umnachtung starb. Naja, wenn man so das Bügeleisen mit dem Telefonhörer verwechselt zum Beispiel. Also diese damaligen Krankheitsbezeichnungen sind halt absoluter Wahnsinn. Mhm. Aber es geht noch weiter. Mit 16 startete ich eine Beziehung zu einer gleichaltrigen Sarah Elmira Royster. Ihr Vater lehnte die Beziehung jedoch ab, fing meine Post ab und als ich von der Universität zurückkam, war sie schon verlobt worden. Mhm. Den Anfang schon wieder vergessen. Mit 14 in die 30-jährige Nein, Mutter? Von dem Ganzen. Ah, okay. Hinweis 1. Nein. Wie waren die Regeln noch gleich, Philipp? Hinweis 6. Unizeit, Partyzeit. Ich spielte, trank und verschuldete mich. Vielleicht, weil ich mit Geld nicht umgehen konnte. Vielleicht aber auch, weil ich unbedingt dazugehören wollte. Und bei allen Aktionen mithalten musste. Viel Geld für Alkohol habe ich wohl ohnehin nicht ausgegeben. Mehrere Quellen sprechen davon, dass ich bereits nach einem Glas Wein betrunken war. Der lebt aber nicht noch. Also jetzt machst du absichtlich Schmarrn, ne? Also es gibt Spekulationen, dass er eine Alkoholunverträglichkeit hatte und dann sozusagen ziemlich wenig gebraucht hat, um... Ist doch gut, ist voll praktisch. Ist er unter den beiden Nachnamen bekannt? Ja. Okay, gut, das ist tatsächlich ein gutes Indiz. Mhm. Sabine Leuthäuser Schnarrenberger. Schmalz Jakobsen. Schmalz Jakobsen. Gab's auch wirklich? Nein, das ist eine Politikerin. Aber Schmalz Jakobsen. Schmalz Jakobsen, gab's wirklich. Schön. Aber mit Schmalz ist halt wie mit sehr, da kann man halt auch sehr lustige Kombinationen bilden. Hinweis 7. Um meinen Gläubigen zu entkommen und Abstand zu meiner Ziehfamilie zu bekommen, schiffte ich nach Boston ein und nahm den Namen Henri Le René an. Ich machte mich 4 Jahre älter und verpflichtete mich dann unter dem Namen Perry in der US Army für 5 Jahre. Irgendwie, ich habe noch nicht mal so eine Richtung. So gar nicht. Ich hätte so Dickens oder sonst wie, aber die hat ja keinen Doppelnamen. Ja, allein über den Doppelnamen komme ich, glaube ich, ich brauche eine Richtung. Okay. Um das ein bisschen noch rund zu machen, sozusagen 7,5 der Hinweis, weil es mit dem 7. fast Hand in Hand geht. Ich finde es so geil, wie er immer die Regeln nazihaft erklärt und dann immer drauf scheißt. Nach 2 Jahren wollte ich dann aber wieder raus aus der Armee. Doch dafür musste man sich damals noch freikaufen. Also versuchte ich mich bei meinem Ziehvater wieder zu versöhnen. Dieser lehnte aber ab. Bis dann, voll der Arschloch-Move, nach dem Tod seiner Frau ihr zustimmte und ich die Armee ehrenhaft entlassen konnte. Aber wie sind denn da jetzt die finanziellen Verhältnisse? Die haben reich geerbt, aber er hat nichts von der Kohle abgekriegt. Nee. Und dann hat er zum Studieren musste er Schulden aufnehmen. Er war immer nur Mündel. Ach, er so war nie der Erbberechtigt. Sohn. Okay. Naja, ich gebe euch noch so einen Hinweis so zwischendrin. Er war eigentlich der einzig erbberechtigte theoretisch Sohn, aber irgendwann tauchten da wohl auch noch Kinder von sonst woher auf. Aber Erbschleicher. Nee, der Papa hat noch andere Dinge getan. Ach, wohl ernsthaft, oder was? Okay. Schnickschnack. So genau weiß ich jetzt nicht, aber okay. Genau. Und jetzt musst du es eigentlich auflösen. Hinweis 8. Ein Team der NFL trägt einen durch mich inspirierten Namen. Die Red Sox. Und hatte sogar bis 2008 passende Maskottchen. Dominik, das ist deine Domäne. Das ist jetzt nicht. Das sind doch alles immer Tiere. Und nee, Indianer. Ja. Alle Tiere und Indianer. Zum Beispiel die New York Jets. Ja, aber so die Blackhawks und keine Ahnung. Das ist Eishockey? Echt? Chicago Blackhawks. Was du meinst, sind die Redskins in Washington, die auch ziemlich in Diskussion sind, ob das immer noch so heißen sollte. Und was spielen die Red Sox? Das ist Baseball. Die Red Sox ist Baseball. Ja, wobei was ist eigentlich mit den Cleveland Indians? Weil die haben ja eigentlich noch das schlimmere Comic-Bild. Aber die haben nicht so einen Racial Slur, weil also Redskin ist wirklich. Ja, stimmt. Da ist der Name nochmal halt krass. Ein Indianer und das ist halt nur eine Karikatur eines Indianers und Redskins ist halt wirklich so eine, also schon eher negativ konnotierte Ausdruck. Genau. Bin ich bei dir. So. Hilft uns der Hinweis also nicht weiter. Okay, wir fallen noch die 49ers ein. Ja, um jetzt. Der hieß mit Mittelnamen 40 und mit Nachnamen Niner. Und der Mittelname? 40. Ah, ah. 40, Niner und der Vorname ist egal. Francisco. Francis, 49er. San Francisco. Und nochmal, um in eine Kerbe in deine Richtung zu schlagen. Hinweis 9. Laut IMDb basieren mehr als 300 Filme auf meinen Werken. Die ersten von 1909. Die neuesten, die jetzt noch als bedeutend gelten, von 2014. Boah, ist das assig. Hat er mir jetzt quasi US-Sport und Film. Na, würde ich mich ärgern. Ich saß daheim wie so ein Evil-Professor, hat irgendwie chemische Dinge zusammengetan und Blitze kamen raus und sonst viel und hat sein bösartiges Lachen und hat überlegt, wie kann ich den Dominik ärgern? Such was raus mit Film und US-Sport und er wird nicht drauf kommen. Mhm. Und jetzt schaut er mich an, als ob ich irgendwie mitspielen würde. Ich guck euch beide an. Nein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Hinweis Nummer 10. Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig. Edgar Allan Poe. Ja. Punkt geht an beide. Sinnend saß und las von mancher längst verklangenen Meer ach, und Leer. Nicht auf Englisch, das ist nicht auf Deutsch, das ist auf Deutsch echt nicht schön. Es gibt von vier Übersetzungen davon, die als bedeutend gelten allein once schon. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Over the forgotten realms of Lenore oder so ähnlich. Ach, die Lenore kommt erst später, aber ja. Und ja, auch ja, da kenne ich es wieder, der Rabe durch die Simpsons. Genau. Und das sind nämlich tatsächlich die Sekunde, dass wir nachgucken. Ich glaube, Boston war es. Patriots. Die Ravens. Nee, die Ravens, genau. Ah, die sind Baltimore. Baltimore, danke. Baltimore natürlich. Und die hatten auch bis 2008 drei Raben als Logo. Ja. Und die hießen Edgar, Allan ach, und Schmarrn. Poe. Nein, ja. Egal. Wusste ich nicht. Ich habe mal ein Referat gehalten über das Gedicht im englischen Gericht. Aber es ist nicht süß, wie wir gleichzeitig das gesagt haben. Das war ein toller Moment. Das war echt ziemlich synchron. Ein toller Moment. Vielen herzlichen Dank fürs Mitraten. Das war richtig schön. Habe ich gern gemacht. Cool. Danke, Philipp. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.